Onde due kenti? Superbia. Superbus, superba, superbum. Stolz, hochmütig. Superb. Superbia, superbia. Der Stolz, die Überheblichkeit. Insolenz. Insolentis. Übermäßig, überheblich. Insolent. Arroganz. Arrogantis. Anmaßend. Arrogantia. Arrogantia. Die Anmaßung. Das Dünkel. Keine Ahnung, was das heißt. Jactare. Sejactare. Sich rühmen. Rühmen. Brüsten. Ostentare. Zeigen. Prahlen. Elatus, elata, elatum. Übermütig, stolz. Vanus, vana, vanum. Eitel. Vanitas, vanitatis. Feminin. Eitles Gerede. Prahlerei. Vanity. Die Eitelkeit oder einfach nur. Inflare. Aufblasen. Stolz machen.